Kundgabe 1485. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.06.1940. Vaterworte. Das ist es, was ich von euch fordere, dass ihr nur nach mir Verlangen tragt und euch durch nichts hindern lasset, die Verbindung mit mir herzustellen. Denn so euch Widerstand entgegengesetzt wird und ihr dennoch mir treu bleibt, erfasse ich euch mit aller Liebe und räume alle Hindernisse zur Seite, auf dass euch der Weg zu mir frei ist. Denn ihr sollt nicht nachlassen im Gebet, und daher muss ich es euch mitunter schwer machen, zu mir zu gelangen, denn sonst rufet ihr mich nicht an um Hilfe. Und ich will doch den Ruf meiner Kinder hören. Sie sollen es mir laut bekunden, dass sie mich begehren und meinen Geist. Und ich werde sie stärken, dass sie jegliches Schwächegefühl verlieren. Ich werde bei ihnen sein und mich äußern in einer Weise, dass sie mich erkennen. Amen.